im Spiegel meiner Seele ist nur Leere, wenn ich davor stehe. Und ich zeichne einen Kreis um mein Leben, damit ich es endlich verstehe. Und was ich über deines weiß, schreib ich mit zitternder Hand auf Papier. Du bist so weit weg, und darum wünsch ich mir, du wärst hier bei mir. Meine Sorgen kamen aus ihrem Versteck, und das Letzte, das ich noch verstehe, ist, ich bin allein an diesem düsteren Ort. Und du bist fort und es ist still in meinem Zimmer. Meine Schwäche zwingt mich zu Boden. Meine Schwäche bringt mich um. Mein Leben bringt mich um! Geschichte über dich kann man darauf lesen. Leider wird sie mit mir verwesen, denn ich komm hier nicht mehr raus. Ich bin eingeschlossen in diesem einsamen Haus. Egal wie sehr ich schreie, die Tür bleibt verschlossen. Sie bleibt verschlossen. Meine Sorgen kamen aus ihrem Versteck. Und das Letzte, das ich noch verstehe, ist, ich bin allein an diesem düsteren Ort. Und du bist fort und es ist still in meinem Zimmer. Meine Schwäche zwingt mich zu Boden. Meine Schwäche bringt mich um. Mein Leben bringt mich um. Es bringt mich um. Zum Atmen kaum und ich zähle weiter, immer weiter, es stimmt mich heiter. Ich lache laut, ich lache leise, ich kratze an Haut und weine leise. Ich fühle mich allein und bin allein. Ich bin hier allein. Niemand interessiert sich für mich. Niemand! Niemand!